Dennoch gehört es zur Ordnung der Liebe zwischen Mann und Frau, dass die Frau dem Mann folgt. Das heißt, dass sie ihm folgt in seine Familie, an seinen Ort, in seinen Kreis, in seine Sprache, in seine Kultur und dass sie zustimmt, dass auch die Kinder ihm folgen. Ich kann diese Ordnung nicht begründen, doch sie erweist sich als wirklich an ihrer Wirkung. Man braucht nur Familien, in denen die Frau dem Mann und die Kinder dem Vater folgen, mit Familien zu vergleichen, in denen der Mann seiner Frau und die Kinder ihrer Mutter folgen. Doch es gibt auch hier Ausnahmen. Wenn es zum Beispiel in der Familie des Mannes schwere Schicksale oder Krankheiten gibt, dann ist es für den Mann und die Kinder sicherer und gemäß, wenn sie in den Bannkreis der Familie der Frau und in den Bannkreis ihrer Sippe treten. Allerdings gibt es auch hier einen Ausgleich. Denn zur Ordnung der Liebe zwischen Mann und Frau gehört, hier als Ergänzung, dass der Mann dem Weiblichen dient.